Ich hab einen Zaunkönig singen gehört, auf einem Klotz aus zerborstenen Beton, zwischen Containern und rostigem Schnee, am Lagerplatz hinter dem Stadion. Da treffen sich manchmal an Sonntagen meist paar Fixer und Werber, natürlich getrennt, und hören die Messe, die der zelebriert, der sich der neue Wacholder-Papst nennt, der ganz alte Zimmermann Songs psalmodiert, den geilsten Weltuntergang verspricht. Doch das ist wieder ein anderes Ding, und sonntags, da singt auch der Zaunkönig nicht. Vögelken singt nur an Werktagen, wenn die Raschauer schlägt, der Jumbo ein Schwede, hocken sie auf der Rampe, und wer dann noch seine Stimme hebt. Oder den Ghetto-Blaster anknipst, sind gar nicht mal viel, vielleicht dicker Zähnen, wann denn der Zaunkönig loslegt, dann kannst du Gesichter sich ändern sehen, die Schnapsdrossel kriegt einen Kindermund. Der Catcher sieht aus wie der Weihnachtsmann, die Stasio-Pristin faltet die Hände, der Stricher aus Ghana himmelt dich an. Der Zaunkönig, der seine Lieder mischt, bisschen vom Bach und von rollendem Split, Schnuckenack, Hendrix und jaulende Pneus, Vivaldi und Glasflöten klingen mit. Der Zaunkönig sang, wird öfter erzählt, einmal am Sonntag vor anderthalb Jahr, genau als man Schnäppchen Mary auffand, die atemlos schnüffelnd verschieden war, zwischen dem Urschrei und Seufzer, mit dem das Stadion hinter dem Orbit verschwand. Der Vogel sagt, einer Zigeuner, der stammt von vor aller Zeit und aus Feuerland. Zaunkönig singen gehört, auf einem Klotz aus zerborstenen Beton, zwischen Containern und rostigem Schnee, am Lagerplatz hinter dem Stadion. Ich habe gesehen, wie der Jumbo einschwebt und wackelte über dem Lagerplatz, und die Pflastermalerin löste den Schal und küsste mit weichem Wermut Mund. Dabei weiß das Vögelchen überhaupt nicht, was eigentlich los ist, und überall, und ob einer zuhört oder auch nicht, das ist dem Zaunkönig völlig egal.